Saigon, 29. April 1975. Vor der Stadt stehen nordvietnamesische Kampfverbände. Ihre Artillerie feuert aus Geschützen sowjetischer und chinesischer Bauart. In der Stadt herrscht Chaos. Viele Südvietnamesen, die mit den US-Amerikanern kooperiert haben, wollen weg aus Saigon. Sie drängen in den Hafen, aber Schiffe fahren nicht mehr. Im Minutentakt landen Hubschrauber der Navy an Evakuierungspunkten, auch auf den Dächern der Botschaft. Sie fliegen 5000 Leute aus, zuletzt den Botschafter der Vereinigten Staaten und schließlich die letzten 11 Marines. Der Krieg ist aus. An dem Tag haben wir alle gelauscht im Radio, ja, dass Saigon jetzt befreit worden ist. Und das war für uns ein großer Stein vom Herzen gefallen, weil wir wissen, dadurch ist dieses ganze Kriegsleiden zu Ende und dass unsere Bevölkerung endlich mal die Chance bekommt, neu aufzubauen, ein neues Land, ein unabhängiges und vielleicht Wohlstandsland zu errichten. Dass wir diese Chance bekommen haben, das war für uns eine sehr große Erleichterung und Freude. Ich habe das Glück gehabt, dass das Regime oder unsere DDR sich mit dem Vietnam verbunden gefühlt, dass das also gute Beziehungen waren und dass wir in der gleichen geteilten Situation waren, Ost und West. Also waren viele Sachen uns bekannt. Und dass sie Vietnam unterstützten mit allen Mitteln und ich das nutzen konnte. Einer war ein Patient, der war erblindet. Das war ein FNL-Kämpfer und der war gefangen genommen worden und war gefoltert worden. Und der war blind und sah also absolut nichts mehr und rieb sich ständig die Stirn mit dieser dann in der DDR auch bekannten Tigersalbe ein, in der Hoffnung, dass er wieder sehen lernen könnte. Und das war für mich damals sehr bewegend. Hinterher habe ich erst begriffen, in welcher Verzweiflung er wirklich war. Ein Glaswerk für Haiphong. Solidarität der DDR mit Vietnam. Feature von Jan Schilling. Neues Deutschland, 20. Mai 1963, Hanoi. Anlässlich des 73. Geburtstags des Staatspräsidenten der Demokratischen Republik Vietnam, Ho Chi Minh, ist am Sonntag in Hanoi eine mithilfe der DDR gebaute, fast vollmechanisierte Konservenfabrik in Betrieb genommen worden. Das Unternehmen ist das erste seiner Art in der DRV. Mithilfe der DDR wurde auch in Hanoi die größte Druckerei Vietnams und in Haiphong das größte Glaswerk Indochinas errichtet. Unbesiegbares Vietnam. So steht es auf der Sonderbriefmarke. Wert 10 Pfennige plus 5 für die Solidarität. Das Motiv zeigt eine junge Frau. Auf dem Kopf trägt sie einen breiten, kegelförmigen Strohhut, auf dem linken Arm ein kleines Kind. Und über der rechten Schulter hängt am Trageriemen ein Gewehr. Mehrfach gab die Deutsche Post der DDR solche Solidaritätsmarken heraus. Viele der Motive gehen auf Bilder zurück, die Thomas Billhardt fotografierte. 1967 besuchte er zum ersten Mal Nordvietnam. Und so erlebte ich es sofort gleich an den ersten Tag. Wir kommen mit dem Flugzeug an und alles das, diese Fahrt da rein, die zerbombten Häuser. Und du kommst da an im Hotel und Wasser kommt aus der Dusche und alles. Ach, drunter schnell, du bist ja verschwitzt und kaputt. Und plötzlich geht die Sirenen los. Und ich aus der Dusche und den Stallhelm auf. Und da ist so ein großer Schrank mit einem Spiegel. Und ein Fotograf ist ja ein bisschen verrückt. Ich sehe plötzlich in den Spiegel einen nackten Mann mit Stallhelm, mich mit entsetzt, mit großen Angstaugen und vollkommen hysterisch. Ich wusste gar nicht, was, wo sind meine Sachen und die Sirene. Der damals 30-Jährige zieht sich hastig die Hose an, rennt auf die Straße, fotografiert. Ich habe Verantwortung bekommen, die richtige Verantwortung mit Hilfe der Fotografie. Und ich habe sie genommen, gesehen, zu benutzen für das, was ich denke, was ich fühle, um umzusetzen, meine Wahrheit. Das ist dann meine Wahrheit, mein Standpunkt. Und der war für die Opfer und gegen das Verbrechen des Krieges, gegen diesen Krieg. Thomas Billhardt begleitet die beiden DEFA-Dokumentarfilmer Walter Heinowski und Gerhard Scheumann auf dieser ersten Reise nach Vietnam. Ihr Film »Piloten im Pyjama« kommt 1968 in die Kinos und ins Fernsehen. Ein Ausschnitt aus dem Film Piloten in Pyjama. Schöpferische Technik von Martin machte es möglich. Und Nordvietnam hat die zerstörten Brücken, die es beweisen. Werbeanzeige in einer amerikanischen Illustrierten. Sie werben für Bomben und Raketen, als ob es um Kühlschränke oder Waschmaschinen ginge. Auf der Jagd nach Profit schreckt Kapital vor nichts zurück. Und Nordvietnam hat die zerstörten Brücken, die es beweisen. Die meisten meiner Bombeneinsätze flog ich über dem südlichen Teil von Nordvietnam und das waren Brücken. In ihrem Film interviewen Hainowski und Scheumann US-amerikanische Bomberpiloten. Ihre Maschinen wurden über Nordvietnam abgeschossen, nun sind sie Gefangene. Ich bin immer wieder sehr erstaunt darüber, Oberstleutnant, dass verschiedene Piloten, die zu befragen wir Gelegenheit hatten, von ihrem Job, also ihrer Arbeit, sprechen. Sehen Sie irgendeinen prinzipiellen Unterschied zwischen Ihrer Tätigkeit als Bombenwerfer und, sagen wir mal, der Tätigkeit eines Brückenbauingenieurs? Wissen Sie, ja, ich verstehe. Sie verdienen beide genug. Ich denke, das ist bei keinem der beiden Jobs von Bedeutung. Der Mann, der hilft, eine Brücke zu bauen, weil das eine persönliche Befriedigung für ihn ist, sieht in der Brücke etwas, das majestätisch alles andere überragt und damit sorgt er auch für neue Transportwege. In dem, was er schafft, liegt eben eine gewisse Schönheit für ihn. Und der Pilot, er hat sich der Idee des Patriotismus ergeben. Natürlich möchte er glauben, dass dieser besondere patriotische Gedanke, für den er im Kriege kämpft oder für den er seine Arbeit tut, genauso majestätisch ist, jedenfalls theoretisch, wie diese Brücke. Und das gilt auch, wenn der Pilot die Aufgabe hat, vielleicht eben diese Brücke zu zerstören. Sir, ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich kann Ihnen versichern, dass Zerstören nicht eine Arbeit ist, die vielen Menschen Spaß macht. Ich habe nur 44 Kampfeinsätze geflogen. Das ist meine einzige Beteiligung an diesem Krieg. Vier Kinder, die aus einem Betonschacht nach oben schauen. Man fragt sich, wie ihre kleinen Hände den schweren Deckel ihres Bunkers bewegen wollen. Eine zierliche Vietnamesin bewaffnet mit einem Gewehr. Das Bajonett aufgepflanzt. Es zeigt schräg nach oben zum Rücken eines Mannes im Overall. Der Bomberpilot ist drei Köpfe größer als sie. Sie führt ihn ab. Thomas Billhards Bilder wurden in großen Auflagen gedruckt. Sie hingen in Schulen und Betrieben. Er selbst nutzte jede Gelegenheit, Abzüge seiner Fotos auszustellen. Zum Beispiel im Berliner Kabelwerk Oberspree. Dann bin ich dorthin, da haben wir Schnüre gezogen, da habe ich meine Vergrößerung groß auf Bilder in Schwarz-Weiß an den Klammern gehängt. Und in der Pause kamen die dann kaputt von der Arbeit. Und dann schauten die Bilder an, diese Frauen. Und die blieben hängen, die guckten in die Kinderaugen, die guckten in diese Mütter, auch aus diese Bilder, die so zeigten, das Liebespaar mit dem Gewehr. Das Kind, was weint und das eine Bewaffnung im Rücken hat und viele solche Themen und Bilder, auch die Verletzten. Und dann sah ich viele, liefen die Tränen runter, ganz ruhig. Und dann habe ich gewusst, ich habe was bewegt, was zum Nachdenken geht. Die haben auch gespendet, das war auch der Gedanke. Sie haben gespendet, einfach von sich aus, viel. 47 Millionen Mark Spendengelder kommen allein 1969 zusammen. Für deren Verwaltung ist der Vietnam-Ausschuss beim Solidaritätskomitee verantwortlich. Die Bildung eines Vietnam-Ausschusses war aus politischen und organisatorischen Gründen notwendig geworden. Die SED hatte sie befürwortet, als erforderlich wurde, die sich vielfach spontan ausbreitenden Solidaritätsaktionen zu erfassen und zu koordinieren. Die Bevölkerung brauchte eine klare Orientierung auf die Schwerpunkte der politischen und materiellen Solidarität. Das schreibt der 2002 verstorbene Willi Zahlbaum. 1914 in Berlin-Kreuzberg geboren, war er Mitglied der Sozialistischen Arbeiterpartei, wurde 1935 wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilt und überlebte den Krieg in einem Strafbataillon der Wehrmacht in Nordafrika. In der DDR stieg Zahlbaum zum Direktor und Chefredakteur des DEFA-Studios für Wochenschau und Dokumentarfilme auf. Ab Mitte der 60er Jahre dann war er Sekretär des Afroasiatischen Solidaritätskomitees der DDR und Sekretär des Vietnam-Ausschusses. Der Ausschuss wurde 1965 gegründet, im Jahr nach dem offiziellen Kriegseintritt der Vereinigten Staaten an der Seite der Regierung von Südvietnam im Kampf gegen den Norden. Als Zeichen der Solidarität lädt die DDR 400 vietnamesische Kinder ein. Manche sind Waisenkinder, andere die Kinder von Kämpfern und Funktionären. In Moritzburg bei Dresden wachsen sie in einem Heim auf und bekommen dort eine Schulbildung. Später stellt die DDR Studienplätze für Vietnamesen zur Verfügung. Und da gab es schon auch Vertreter von der Universität in Leipzig, die ja, dort uns mit Blumen begrüßt haben. Und wir waren herzlich willkommen. Und das hat uns natürlich Zuversicht für unseren Weg so nach Leipzig gebracht, dass wir dann in guten Händen sind, wenn wir studieren. Nguyen Van Gogh, geboren 1942, ist der Sohn des Leibarztes von Ho Chi Minh. 1962 kommt Nguyen Van Gogh in die DDR. 13 Tage dauert die Fahrt von Hanoi über Peking, Moskau und Warschau bis nach Leipzig. Der junge Mann spricht zu diesem Zeitpunkt schon ein passables Deutsch. Gelernt hat er es in Hanoi, bei einem Lehrer des Leipziger Herder-Instituts, finanziert von der DDR. Für sein Chemiestudium bekommt er ein Stipendium. Das betrug 280 DDR-Mark. Davon mussten wir nur 10 DDR-Mark für die Unterkunft bezahlen. Auf Marken haben wir das Mittagessen gekriegt. Auf jeden Fall in dem Stipendium ist alles noch drin. Und wir können davon zu den damaligen Verhältnissen durchaus leben. Sehr gut nicht, aber ausreichend. Manche haben sich Zigaretten geleistet, manche noch welche Obst, Gemüse. Aber da sind alles drin. Auch einschließlich Kleidung mussten wir aus dem Stipendium bezahlen. Der Riss zwischen zwei Welten im Kalten Krieg, er ging auch mitten durch Van Goghs Familie. Aufgewachsen im südlichen Vietnam, ging er auf ein französisches Gymnasium. Mitte der 50er Jahre holt sein Vater ihn in den Norden. Nguyen Van Goghs Onkel wird später eine Zeit lang Verteidigungsminister in Südvietnam. Bei der Ankunft in der DDR nimmt man Nguyen Van Gogh und seinen vietnamesischen Kommilitonen die Pässe ab. Sie wohnen quasi kaserniert in Leipzig und haben ein enormes Lernpensum zu bewältigen. Die Studenten stehen unter strenger Beobachtung. Wenn einer ins Kino wollte, darf er natürlich nicht allein abends ausgehen, sondern er muss immer mit einem anderen zusammengehen. Und wenn nun die Zeit des Kinos zu Ende ist, eine halbe Stunde später, wird auch kontrolliert, ob beide wieder im Heim sind. Also in dem Sinne eine sehr straffe Kontrolle, dass keiner verloren geht, in welchem Sinne auch immer. Der kommunistischen Führung Vietnams geht es nicht nur darum, dass die Studenten in den Westen verschwinden könnten. Auch das kommt vor, wie Akten der Stasi-Unterlagenbehörde beweisen. Aus Sicht der vietnamesischen Regierung, so erinnert sich Van Gogh, sei sogar die ostdeutsche Bevölkerung eine Gefahr gewesen. Sie sei zu verwestlicht. Kontakte zur Bevölkerung der DDR werden von der Botschaft deswegen nicht gerne gesehen. Ho Chi Minhs Partei der Werktätigen fährt in diesen Jahren einen pro-chinesischen Kurs, während die DDR durch die Einbindung in den Warschauer Pakt einen pro-sowjetischen Kurs eingeschlagen hatte. Nguyen Van Gogh und manche seiner Mitstudenten orientieren sich damals eher am sowjetischen Kurs und lehnen den chinesischen Kommunismus ab. Das heißt, ganz streng nach den Regeln, Arbeit und Bau vorn. Es gibt nur ein Proletariat und es gibt keine, sagen wir mal so, Denkweise, Freiheit und sowas ist alles fremd. Wenn du gegen die Revolution bist, dann bist du gegen den Frieden. Und das ist, sagen wir mal so, viel taffer organisiert und dadurch auch die Menschenrechte wesentlich eingeschränkt. Der sowjetische Kommunismus ist in der Hinsicht etwas mehr westlich, verständlicherweise, weil er auch europäisch angelehnt ist, während in China der Konfuzianismus herrscht, also Vater, Sohn, und das ist eben eine ganz andere, strenge, viel strengere Maßregelung anbetrifft. Und das ist, sagen wir mal so, der Unterschied zwischen der chinesische und der russische Kommunismus. Sowohl Moskau als auch Peking verfolgen eigene Interessen in Vietnam. Vietnam stand gut 1000 Jahre unter chinesischer Herrschaft. Deswegen sieht Peking Vietnam traditionell als Teil seines Einflussgebietes. Moskau hingegen möchte Peking daran hindern, seinen Einfluss in Asien weiter auszudehnen. Die Machtstreitigkeiten nutzt die Demokratische Republik Vietnam, um die beiden Großmächte gegeneinander auszuspielen. So ersucht die DRV im Februar 1964 Moskau mit der Bitte, die Militärhilfe aufzustocken. Moskau lehnt ab. Nordvietnam wendet sich an Peking, das zusagt, über 300.000 Soldaten nach Hanoi zu entsenden. Moskau, aus Sorge, an Einfluss zu verlieren, nimmt daraufhin wieder Gespräche mit der Demokratischen Republik Vietnam auf und bietet eigene Hilfsleistungen an. Die Leipziger Studenten lehnen den um 1964 an Mao Zedong orientierten Kurs der vietnamesischen Regierung ab und gelten deswegen im Heimatland als Verräter. Im Sommer 1964 ruft ihre Partei der Werktätigen die rebellischen Studenten für eine Parteischulung zurück. Van Gogh und einige andere Studenten fürchten, dass sie nach der Schulung nicht wieder zurückkommen werden. Sie beschließen, in der DDR zu bleiben. Nguyen Van Gogh findet Hilfe bei seinem deutschen Betreuer, der ihm privates Quartier vermittelt. Wir sind untergetaucht. Das heißt, wir sind dann zu den deutschen Familien gegangen, haben wir so lange, wie diese Ferienzeit war, bei ihnen verbracht, bis das Studium wieder beginnt. Dann sind wir zurück an die Universität. Und so kam es, dass wir zwar nicht in der Heimat waren, und auch nicht dort bleiben mussten und weiter studieren durften. Und so mit der Unterstützung der DDR-Bevölkerung konnten wir sozusagen die Zeit überbrücken. Nguyen erinnert sich an den Fall eines Landsmannes, der in Dresden entführt wurde, offenbar im Auftrag der vietnamesischen Regierung. Die ideologischen Konflikte beschäftigen auch das Ministerium für Staatssicherheit. Am 31. Januar 1967 empfängt Erich Mielke den neuen nordvietnamesischen Botschafter Nguyen Viet Dung in Berlin. Der Botschafter bittet Mielke, jene Studenten, die nicht zurück wollten, umgehend nach Vietnam zurückzuschicken, denn sie seien disziplinlos. Wie aus Stasi-Akten hervorgeht, antwortet Mielke: Das ist keine Frage der Staatssicherheit, das ist Sache der Lehrer, eine Frage der Erziehung. Ich bin aber nicht der Erziehungsminister, sondern der Minister für Staatssicherheit. Ich muss also zunächst prüfen, was hier eigentlich los ist. Das MFS observiert im Umfeld der Studenten, doch offenbar unterstützt es die Studierenden bei ihrem Wunsch, in der DDR zu bleiben. Das hat aber damals mit der sowjetischen Leitung zu tun, denn in der Zeit, wo Vietnam etwas maoistisch orientiert war, gab es eine Tendenz in Russland, vietnamesische Bürger zu schützen, die nicht diesem Maoismus Richtung folgen. Und so gab es schon bereits in Russland oder damals in Moskau direkt mehrere vietnamesische Bürger, die den Schutz der sowjetischen Regierung haben, die dort auch, so wie wir, weiter studieren durften. Also ich meine, das war damals auch eine Abstimmung zwischen der Leitung der DDR und von der Sowjetunion. Bis 1989 studieren über 4000 Vietnamesen in der DDR. Die meisten gehen nach dem Studium zurück in ihr Heimatland, um als Ingenieure, Ärzte oder Hochschullehrer am Aufbau des Landes mitzuwirken. Laut einer Studie der Historikerin Ilona Schleicher sind zumindest zwischen 1983 und 1990 die Kosten für das Studium der Vietnamesen in der DDR komplett aus den Spenden der Bevölkerung gedeckt worden. Berliner Zeitung, 18. Juli 1968. Der 7. Sonderzug mit 235 vietnamesischen Praktikanten traf am Mittwochabend auf dem Berliner Ostbahnhof ein. Die jungen vietnamesischen Arbeiter, Techniker und Ingenieure sollen in den nächsten 2 bis 3 Jahren auf den Gebieten der Elektrotechnik, der Fernsehtechnik, der chemischen Industrie und im Bauwesen ausgebildet oder weiterqualifiziert werden. Von Berlin aus treten die Praktikanten mit den Vertretern der 7 künftigen Ausbildungsbetriebe die Weiterreise in die Bezirke Dresden, Gera, Halle, Leipzig, Magdeburg und Potsdam an. Die Zahl der DRV-Praktikanten in der DDR hat sich mit der jetzt eingetroffenen Gruppe auf 2.404 erhöht. Mitte der 60er Jahre vereinbaren die DDR und Nordvietnam nicht nur Studenten, sondern auch Arbeiter auszubilden. Sie werden als Praktikanten bezeichnet und bekommen ungefähr den gleichen Lohn wie ihre deutschen Kollegen. 250 Mark der Deutschen Notenbank, Mark der DDR, ohne berufliche Bildung. 300 Mark mit beruflicher Vorbildung. 330 Mark mit abgeschlossener Technikerausbildung. 375 Mark mit abgeschlossener Ingenieurausbildung. Insgesamt wird die Zahl der Vietnamesen, die in der DDR eine Facharbeiterausbildung durchlaufen, auf ungefähr 15.000 geschätzt. Sie sollen später in Betrieben arbeiten, die mit Hilfe und Krediten aus der DDR in Vietnam errichtet werden. Ein Jahr später beginnen die Luftangriffe der US Air Force. Auch die Hafenstadt Haiphong wird im Lauf des Krieges zum Ziel der Bombardements. Das mit Hilfe der DDR errichtete Glaswerk wird auch getroffen. Die geplante Erweiterung muss ausgesetzt werden. Als der amerikanische Luftkrieg gegen den Norden begann und die ersten amerikanischen Kampftruppen in Südvietnam angekommen sind, haben wir bei ADN begonnen, uns intensiver mit dem Thema Vietnamkrieg zu beschäftigen. Da wurde einer beauftragt in der Auslandsredaktion, in der ich gearbeitet habe, mein ganzes Berufsleben lang, sich speziell um Vietnam zu kümmern. Das war ich. Helmut Kapfenberger, 1933 in Thüringen geboren, absolviert in den 60er Jahren gerade ein Fernstudium Journalismus in Leipzig und arbeitet bei der Allgemeinen Deutschen Nachrichtenagentur ADN, der staatlichen und von der SED kontrollierten Presseagentur. 1970 geht er als Korrespondent nach Hanoi, um für ADN und das SED-Zentralorgan Neues Deutschland aus Vietnam zu berichten. Ich fühlte mich mit Vietnam schon verbunden, weil schon klar war, dass dort ein übler Krieg im Gange gewesen ist. Es gab ja zu dem Zeitpunkt noch nicht den ganz großen, ganz harten Luftkrieg gegen den Norden. Es gab zwar von 1965 an bis 1968 schon Luftangriffe auf den Norden, aber sie waren zum Teil noch räumlich begrenzt bis zum 20. Breitengrad. Das war so etwa die Mitte Nordvietnams. Und nördlich darüber hat es nur zeitweise Angriffe gegeben, auch auf Hanoi von Jagdbombern. Nur als wir 1970 kamen, war Ruhe. Im November 68 hatte Präsident Johnson die Einstellung der Luftangriffe verfügt, weil dort sich abzeichnete, dass Verhandlungen in Paris aufgenommen werden können zwischen der Demokratischen Republik Vietnam, also Nordvietnam, und den USA. Und seine Vorleistung war Einstellung der Luftangriffe auf den Norden. Es ist die Zeit der großen Anti-Vietnam-Kriegskundgebungen in Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Und auch in der DDR, wie sich der Dresdner Schriftsteller Rolf Floß erinnert. Es war eigentlich auch eine Antikriegsbewegung einer jungen Generation damals, also sagen wir weltweit. Ich war 37, also ich zählte mich damals noch dazu. Es war eigentlich in Ost und West relativ identisch sogar. Rolf Floß hat in den 70er Jahren Gelegenheit, als erster Schriftsteller aus dem sozialistischen Lager Gebiete in Südvietnam zu besuchen, die von nordvietnamesischen Soldaten und Kämpfern der südvietnamesischen Befreiungsfront erobert wurden. Keiner wollte mehr Krieg und wir, also zumal ich, da ich also noch den Krieg erlebt habe, richtig, also ich war von Anfang an gegen jedweden Krieg, außer natürlich der Notwendigkeit, sich zu wehren. Das war wieder eine andere Sache. Also heute im Abstand von den vielen Jahren gewinnt nie eine Seite. Verlieren immer beide Seiten beim Krieg, auch beim Befreiungskrieg. Weil die Sittenverrohen, die Zivilisationsbrüche entstehen, auch bei denen, die berechtigt kämpfen. Ende 1969 wird das Massaker von My Lai bekannt, das US-amerikanische Soldaten wie im Blutrausch verübten. Der Journalist Seymour Hersh berichtet über das lange vertuschte Kriegsverbrechen, bei dem 507 vietnamesische Zivilisten getötet wurden, darunter viele Kinder. Man muss dazu sagen, es gab in den USA 1968 schon eine sehr, sehr starke Antikriegsbewegung, bis in die Streitkräfte hinein. Aber unabhängig davon war 1970 eben Ruhe und die Verhandlungen in Paris waren fortgeschritten schon. Kein Mensch wusste, wie es weitergehen wird. Also es gab damals keine Gründe, große Sorge zu haben zunächst mal. Wie war es zu dieser verhängnisvollen Entwicklung gekommen? Eine Rückblende. Vietnam ist der Eckpfeiler der freien Welt in Südostasien. Der Schlussstein im Bogen, der Stopfen im Deich. Es ist unser Kind, wir dürfen es nicht verlassen und wir können seine Bedürfnisse nicht ignorieren. Dieser Ausspruch aus dem Jahr 1956 stammt von John F. Kennedy, damals Senator der Demokraten im Kongress. Er ist Anhänger der sogenannten Domino-Theorie. Sie stammt aus der Anfangsphase des Kalten Krieges. Demnach ist Kommunismus expansiv und aggressiv und muss unter allen Umständen eingedämmt werden. Der Sieg des Kommunismus in einem Land bedrohe die Sicherheit der Vereinigten Staaten und des freien Westens insgesamt. Die Vereinigten Staaten stützen die Regierung in Südvietnam. Mit Waffen, mit Militärberatern, mit Geheimdienstaktionen und durch das großzügige Wegschauen bei Korruption. Und selbst bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von den Herrschern in Saigon am eigenen Volk verübt werden. ...1956-57 war das Leben recht angenehm. Und einige Dorfbewohner hatten sogar Mopeds. Bericht eines jungen Mannes aus den Südprovinzen. Dann kam Gesetz 1059. Dadurch erhielt Präsident Diem das Recht, Personen den Kopf abzuschlagen, die verdächtigt wurden, mit dem Vietcong zu sympathisieren. Viele Leute waren beunruhigt. Im März 1960 fand ein großes Fußballspiel zwischen meiner Mannschaft und einer anderen statt. Beide Teams kämpften verbissen und waren wütend aufeinander. Weil einige Jungs von der anderen Mannschaft für die Diem-Regierung arbeiteten, glaubte ich, dass sie sich an mir rächen wollten. Ich hatte Angst und versuchte, mich zu verstecken. Ich ging nach Hause. Der Vietcong wusste, dass ich das Spiel gewonnen hatte, und sie kamen zu mir, um mich von ihrer Sache zu überzeugen. Sie sagten, schau dich an, du musst dich verstecken. Doch das wird dir nicht gelingen. Sie werden dich kriegen und misshandeln. Der Vietcong grub mir ein schützendes Erdloch, in dem ich mich verstecken konnte. Der Widerstand in Südvietnam gegen das Diem-Regime wächst. Immer mehr Provinzen geraten unter den Einfluss der Nationalen Befreiungsfront für Südvietnam, NLF. 1962 fordern die Stabschefs im Pentagon und Verteidigungsminister McNamara die Entsendung von 200.000 amerikanischen Soldaten. John F. Kennedy, inzwischen Präsident, scheut die offene Konfrontation. Ein Protokoll zeigt seine Haltung zum Einsatz von Bodentruppen. Was wird geschehen? Die Truppen marschieren ein, die Militärmusik spielt, die Leute klatschen Beifall. Aber was dann? Nach ein paar Tagen ist das vergessen. Dann heißt es, mehr Truppen. Das ist wie mit Alkohol. Die Wirkung lässt nach und man muss immer wieder einen Schluck nehmen. Kennedy wird keine Bodentruppen schicken. Doch die USA unterstützen den südvietnamesischen Präsidenten Diem nach Kräften. Allein zwischen 1955 und 1961 mit 1,8 Milliarden US-Dollar. Die USA wollten in Indochina keinen Frieden. Da das mit politischen Mitteln nicht machbar gewesen ist, hat man Schritt für Schritt dann zum einen das Regime in Saigon, sage ich, zu stärken versucht, militärisch, politisch. Und zum anderen, als das wenig Erfolg hatte, ist man dann Schritt für Schritt dazu übergegangen, Militär nach Vietnam zu bringen. Denn bevor die ersten amerikanischen Kampftruppen, die zwei Bataillone der Marineinfanterie, die in Da Nang an Land gegangen sind, da gab es zu der Zeit schon über 10.000 amerikanische Militärberater in Süden. Unter Kennedy wächst die Zahl der Militärberater auf 15.000 an. Der Geheimdienst verübt Sabotageakte im Norden. Zum Beispiel schütten Agenten Zucker in die Tanks von Bussen in Hanoi, um das Verkehrswesen zu sabotieren und Unruhe zu stiften. Präsident Kennedy ist heute Abend um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit an den Folgen eines Attentats gestorben. Ein bisher noch unbekannter Mann hat mehrere Gewehrschüsse auf ihn abgefeuert. Bluttransfusionen konnten Kennedy nicht mehr retten. Der Präsident und seine Frau. Nach dem Attentat auf Kennedy übernimmt Vizepräsident Johnson die Macht. Er verändert die Vietnampolitik. Im August 1964 dient ein Zwischenfall im Golf von Tonkin als willkommene Gelegenheit, Luftangriffe auf Nordvietnam zu befehlen. Im März 1965 beginnt der Einsatz von US-Bodentruppen in Südvietnam. Bis Ende des Jahres sind es 184.000 Mann, drei Jahre später 549.000. Ein Ausschnitt aus dem Film Piloten im Pyjama. Seit vielen Wochen liegt der amerikanische Stützpunkt Khe San im Feuer der südvietnamesischen Volksbefreiungsfront. USA-Präsident Johnson herrschte seine Generale an, er wolle kein neues, verdammtes Dien Bien Phu. Aber Johnson ist bereits ein militärisch und politisch gescheiterter Mann. Er hat in Vietnam sein persönliches Dien Bien Phu schon gefunden. Der Fotograf Thomas Billhardt ist auch bei den Interviews mit den gefangenen Bomberpiloten dabei. Da kann ich ja dabei stehen und mit zuhören, was sie erzählten. Und Mensch, die haben an ihre Familien gedacht. Der hat geweint, der eine, wenn er seinen Brief von einer Frau bekommen hatte, haben wir fotografieren können und filmen können. Und du hast gedacht, Mensch, diese armen Schweine. Danach, da habe ich mich sehr verändert. Immer die Worte zu hören, wenn ich durch dieses Land fuhr und dieses Elend und diese Zerstörung sah, wer hat es denn zerstört? Das waren die. Und die alles aus Beruf, die gesagt haben noch auch das noch dazu, na, verstehen Sie, das ist mein Job. Also diese primitive Ebene, und das waren hoch ausgebildete, höchste Fachidioten auf Deutsch, die nicht mal wussten, der eine wusste nicht mal, musste erstmal die Landkarte gucken, wo er da hinkam. Die waren auch in Westdeutschland stationiert, fanden das ganz schön, Fräulein, die Kinder, die schöne Leben. Und dann kommen sie dahin und machen ihre Arbeit. Ohne Reue, also es war keiner dabei, der das bereute. Ein Ausschnitt aus dem Film Piloten im Pyjama. Herr Leutnant Alvarez, haben Sie sich in Ihrem Leben für Politik interessiert? Nein, ich habe mich niemals sehr interessiert für Politik, nein. Oberleutnant Alvarez, worin bestehen Ihre persönlichen Interessen? Haben Sie Hobbys, die Sie pflegen, oder ist das Fliegen die einzige große Leidenschaft Ihres Lebens? Ja, Fliegen und... Die Dokumentarfilmer Heinowski und Scheumann sind auf Wirkung bedacht. Ihre Filme verstehen sie als Kunst im Klassenkampf. Sie zeichnen ein parteiliches Bild. Immer wieder werden rhetorisch Bezüge hergestellt. Von den Bomberpiloten zur Legion Condor der deutschen Luftwaffe. Von den reuelosen Militärs zum Schreibtischtäter Adolf Eichmann. Andererseits von den wehrhaften, unbeugsamen Vietnamesen zur Nationalen Volksarmee der DDR. Die von der SED gelenkten Medien in der DDR nutzen das Mitgefühl und die Bereitschaft zur Solidarität mit Vietnam. Rundfunk der DDR, Beitrag zum Weltkindertag, 1. Juni 1970. Was der Vietnam-Bazar im Pionierpark demonstriert, hier in der Klasse 2b, bei den Achtjährigen der Ho Chi Minh-Oberschule Friedrichshagen, wie überall in den Schulen unseres sozialistischen Staates, ist es Erziehungsziel. Solidarität mit den um ihre Freiheit kämpfenden Völkern. Wisst ihr, wie die vietnamesischen Kinder leben, die Kinder in Südvietnam? Die können nicht in Ruhe spielen und lernen. Warum nicht? Weil in Vietnam der Krieg eingezogen ist. Und wer macht Krieg in Vietnam? Den Krieg in Vietnam machen die amerikanischen Bomber. Und Nixon schickt immer Truppen nach Vietnam, um dort zu kämpfen. Und wie helft ihr den Kindern in Vietnam? Durch Solidarität. Was heißt das, Solidarität? Geld sammeln, ja. Damit sie sich Waffen kaufen können, damit sie sich wehren können. Ja, was tut ihr noch? Wir können kleine Geschenke basteln. Ja, habt ihr das schon getan? Ja. Geschenke gebastelt, habt ihr schon Geld gesammelt? Ja. Ja. Bisher ist die Militärhilfe der DDR für Vietnam wenig erforscht. Bekannt ist, dass vietnamesische Kader an deutschen Militärakademien Ausbildung erhielten. Außerdem soll die DDR ab 1965 Militärberater nach Nordvietnam geschickt haben. Es ist ja auch seinerzeit, ich habe das auch geschrieben, bekannt gewesen, dass westliche Militärexperten der DDR das dichteste, beste Luftverteidigungssystem des ganzen sozialistischen Systems bescheinigt haben. Und Nordvietnam das zweitbeste. Daran hatte die DDR ihren Anteil, ganz ohne Frage. In anderer Hinsicht dann die sowjetischen. Die Sowjetische hat natürlich die Waffen dafür geliefert, die Flak-Raketen geliefert, die Flak geliefert. Das konnte die DDR nicht. Die DDR hat angeboten, Freiwillige der Luftverteidigung nach Vietnam zu schicken ab 1965. Das hat Vietnam nicht gemacht. Aber Berater, Unterstützer, es waren ja tausende sowjetische Berater in Vietnam. Es waren eben auch DDR-Berater in Vietnam, Militärberater in Vietnam. Das ist aber kein Geheimnis. Schon seit 1959 arbeiten die Geheimdienste zusammen. Ab Mitte der 60er Jahre werden diese Treffen intensiviert und finden jährlich statt. Dies geht aus den Akten der Staatssicherheit hervor. Mit dem Ziel, einen Stamm qualifizierter operativ-technischer Mitarbeiter heranzubilden, die das vietnamesische Bruderorgan zur selbstständigen Arbeit auf diesem Gebiet befähigen, wurde eine Reihe von Treffen und Studienaufenthalten in der DDR durchgeführt. In Lehrgängen von 3 bis 6 Monaten Dauer wurden vietnamesische Genossen auf folgenden Gebieten ausgebildet: Dokumententechnik, Geheimschreibmittel, Kriminaltechnik, spezielle Geräte der Elektronik, Elektrotechnik, Raum- und Telefonkontrolle. Als Gegenleistung versorgen die vietnamesischen Sicherheitsorgane das MFS mit erbeutetem Militärgut. Chiffriergeräte, Funkapparate und Waffentechnik. Alles das bleibt streng geheim. In der Öffentlichkeit wirft die DDR Westdeutschland eine geheime Beteiligung an diesem Krieg vor. Diese Kampagne beginnt schon Mitte der 60er Jahre. Bundeswehr ist an Aggression in Vietnam beteiligt. Das neue Deutschland macht am 4. September 1964 mit der Sensationsmeldung auf: 120 Angehörige der westdeutschen Luftwaffe sind in Vietnam an der Seite der US-Aggressoren gegen die Befreiungsbewegung eingesetzt worden. Davon sind 6 gefallen, 13 wurden verwundet, 2 werden vermisst. Tatsächlich dienen westdeutsche Staatsbürger in der amerikanischen Armee, wie die Wochenzeitung Die Zeit am 27. Juli 1966 schreibt. Eigentlich hieß der Specialist Fourth Class der US Army Franz Gerhard Prediger und stammte aus München. Aber um die Wende zu den 60er Jahren wanderte der gelernte Maler in die neue Welt aus und wurde dort prompt zum Militär eingezogen. Frank Gerhard Prediger, im Rang eines Specialist Fourth Class, direkt unter einem Corporal stehend, stirbt am 30. Juni 1966 in Vietnam. Die Umstände sind nicht geklärt. Prediger war zum Zeitpunkt seines Einsatzes noch deutscher Staatsbürger, schreibt die Zeit. Der Einsatz deutscher Soldaten beschäftigt die deutsche Öffentlichkeit und den Bundestag. Der Abgeordnete Schmidt schildert in der Aussprache zur Erklärung des Bundesaußenministers Schröder am 12. Januar 1966: Ich selbst bin am Montagabend nach einem Vortrag, den ich vor einem Universitätspublikum vor Studenten zu halten hatte, von den Studenten umringt worden. Die haben mich dann gefragt: Sagen Sie einmal, Sie müssen das doch eigentlich wissen, wir haben hier Nachrichten. Der eine hat dies zitiert, der andere hatte einen Brief und wieder ein anderer hatte dort etwas gehört. Dass deutsche Soldaten in Vietnam sind. Zwar nicht in Uniform, aber in Zivil. Sie müssen das doch wissen. Ist das wahr? Die Regierung möge sich darüber im Klaren sein, diese Gerüchte werden ausgestreut, werden geflissentlich ausgestreut. Die Kameraden, die das ausstreuen, kommen von der anderen Feldpostnummer. Es gibt Gutwillige, die das zunächst einmal für bare Münze nehmen. Man muss nicht böswillig sein, um auf eine Propagandanachricht hereinzufallen. Ganz unbegründet sind die Vorwürfe einer westdeutschen Beteiligung am Vietnamkrieg nicht. Als Bundeskanzler Ludwig Erhard im Dezember 1965 auf Staatsbesuch in den USA ist, fordert Johnson deutsche Truppen in Vietnam. Im Sinne der Domino-Theorie ziehen die Militärstrategen eine Verbindung zwischen West-Berlin und Vietnam. Würden die Amerikaner ihre in Deutschland stationierten Truppen nach Vietnam verlegen, wäre West-Berlin schutzlos den Kommunisten ausgeliefert. Die Freiheit Berlins und Deutschlands, sie würde in Vietnam verteidigt. Deshalb fordern die USA Solidarität und eine deutsche Beteiligung am Einsatz in Vietnam. Kanzler Erhard steht unter Druck. Die Amerikaner fordern etwas, was sich der deutschen Öffentlichkeit nur schwer vermitteln lässt, 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Bundesrepublik schickt ein Schiff, die MS Helgoland. An der Helgoland hatte die Bundeswehr mal mitgebaut als Krankentransportschiff. Es wurde also möglich, dort Betten zu montieren. Ich hatte dann Gelegenheit, im März 1966 mit einer Regierungsdelegation, die die Staatsverträge über die Helgoland machte, nach Vietnam zu fahren und mich mit den Vietnamesen darüber zu unterhalten, wie so ein Schiff optimal für diese Situation ausgerüstet werden sollte. Dabei rausgekommen ist dann ein 150-Betten-Schiff-Hospital mit 100 chirurgischen Betten und 50 internen Betten. Und ich hatte dann die Möglichkeit, in Hamburg auf der Howaldwerft das auch mit den Ingenieuren zusammen einzurichten. Heimfried Nonnemann plant nicht nur die medizinische Ausstattung der Helgoland, er wird auch ihr erster Chefarzt, als die MS Helgoland 1966 im Hafen von Saigon anlegt. Der Dokumentarfilmer Hans-Dieter Grabe dreht 1966 einen Film über das Hospitalschiff in Saigon. Der Einsatzort war fragwürdig, denn in Saigon gab es die meisten Krankenhäuser, die meisten Ärzte und die wenigsten Kriegsverletzten. Es war also vom Krieg noch wenig berührt und aufgrund dessen war dann die Rolle dieses Schiffes eine doch sehr deutlich politische. Deutschland konnte keine Soldaten schicken zur Beteiligung an diesem Krieg der Amerikaner. Und um aber trotzdem den Wünschen der Amerikaner entgegenzukommen, Flagge zu zeigen, zeigte man die auf einem Schiff, auf einem Hospitalschiff. Das glaubte man politisch rechtfertigen zu können. Und so hatte eben das Schiff in Saigon diese klare Funktion, an der Seite der Kriegsschiffe der Amerikaner zu liegen und zu zeigen, bitte, Deutschland ist dabei, ist auf unserer Seite. Im Herbst 1967 wird die Helgoland verlegt, ins knapp 1000 Kilometer entfernte Da Nang, der nördlichste Hafen Südvietnams. Dort wird das Schiff dringend gebraucht. In Da Nang nimmt die Zahl der Verletzten zu. Bis zum Ende des Einsatzes werden an Bord über 10.000 Operationen durchgeführt. Für die Besatzung eine besondere Belastung, die vielen verletzten Kinder. Ludwig Stumpf ist 1971 als Intensivpfleger auf der Helgoland. Wir hatten zum Beispiel einen 12-jährigen Jungen, der über 60% verbrannt war. Wir konnten die Wunden heilen und einen Tag vor der Entlassung bekommt er einen Stressulkus. Das ist eine ganz gefürchtete Komplikation bei solch schweren Verletzungen. Und er fing an zu bluten aus Magen und so weiter und verstarb uns nach Heilung aller Wunden. Wir haben uns da monatelang drum gekümmert, dass das gut geht und starb uns unter den Händen weg. Das ist sehr belastend. Als Rotkreuzschiff ist die Helgoland zur strikten Neutralität verpflichtet. Die Ärzte und Schwestern arbeiten rund um die Uhr. Sie behandeln ausschließlich Zivilisten, jedenfalls offiziell, erklärt Heimfried Nonnemann. Ich denke schon, dass die da auch ganz praktisch gedacht haben, der Vietcong, und gesehen haben, ihre Leute werden gut behandelt an Bord. Wir haben ja nie gefragt, woher jemand kam und welche Couleur er hatte. Natürlich durfte niemand in der Vietcong-Uniform kommen, aber ansonsten war uns das ja völlig gleichgültig, welche Partei das war. Wenn jemand bedürftig war, behandlungsbedürftig war, dann haben wir ihn behandelt. Die Bundesregierung trägt die laufenden Kosten von etwa 10 Millionen Deutsche Mark im Jahr für dieses Schiff. Die sind nicht die einzigen Hilfsleistungen. 1966 wird schließlich ein eigener Haushaltstitel geschaffen. In diesem sind ab 1967 30 Millionen Mark eingestellt. Damit nimmt die Bundesrepublik nach den USA den zweiten Platz an Geldgebern für Südvietnam ein. Die Gelder sind unter anderem für die Betreuung von Flüchtlingen bestimmt. Auch eine Facharbeiterschule in Südvietnam wird damit finanziert. Überdies gibt es Privatinitiativen. Der Präsident des Weltkirchenrates, Martin Niemöller, gründet 1965 die Hilfsaktion Vietnam. Wie viel Geld die Bundesbürger für Vietnam spenden, darüber gibt es keine verlässliche Angabe. Die Zeit zieht 1973 dieses Fazit. Einen halben Pfennig hat jeder Bundesbürger in den ersten 5 Tagen des Bonner Spendenaufrufs für Vietnam auf das Konto 414141 des Roten Kreuzes überwiesen. Insgesamt 291.000 Mark. In den nächsten Tagen mag noch etwas hinzukommen, etwa durch die Kollektensammlungen der beiden Kirchen am kommenden Sonntag, doch am Resümee wird sich wenig ändern. Das Schicksal der Vietnamesen ist den Bundesbürgern viele gute Worte, aber wenig Geld wert. Die Ostdeutschen hingegen geben zwischen 1965 und 1977 insgesamt knapp 600 Millionen Mark. Dazu kommen Sachspenden. Mitglieder der Freien Deutschen Jugend spenden Blut. Rolf Floß, der Schriftsteller, spendet regelmäßig für seine vietnamesischen Kollegen. Ich weiß, dass ich auch einige abgeliefert habe, Brillen gesammelt, Brillen, die man nicht mehr brauchte, weil sich die Glasstärke verändert hatte oder die Mode, was ja auch möglich war. Und die alten Brillen wurden dann beim Schriftstellerverband abgegeben und der hat sie gesammelt und nach Vietnam, dem vietnamesischen Schriftstellerverband, übergeben. Und das hört sich heute sehr lächerlich an, aber das war damals für die Kollegen in Vietnam, ich habe es ja dann erlebt, eine große Hilfe, die dann wieder lesen konnten, wenn ihre Brillen zum Beispiel zerbrochen waren und in Vietnam keine neuen gekauft werden konnten. Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Zeitfunk des Deutschlandsenders meldet sich heute eine halbe Stunde vor der gewohnten Zeit mit einer Übertragung aus dem Kulturhaus des volkseigenen Betriebes Elektrokohle in Berlin-Lichtenberg. Hier im festlich geschmückten Kultursaal haben sich Kollegen aus diesem Betrieb versammelt, die berechtigten Grund haben, auf ihre tätige Solidarität, insbesondere für das kämpfende vietnamesische Volk, in den letzten Wochen und Monaten stolz zu sein. Der Saal mit seinen rund 800 Sitzplätzen ist überfüllt. Auch viele Schüler aus benachbarten Patenschulen und andere Gäste in großer Zahl haben sich hier heute Nachmittag eingefunden. 1967 rüsten 10.000 junge Eisenbahner einen kompletten Stahlbauzug aus. Ein Jahr bauen 18.000 Eisenbahner 2 Gleisbauzüge, die teilweise aus Spenden und Solidaritätsbasaren finanziert werden. Im Juni 1969 werden die Züge von Rostock aus nach Haiphong verschifft. Das war alles gut gemeint von den DDR-Eisenbahnern und der Eisenbahnjugend. Aber wir haben uns dann sagen lassen müssen, bei dem Gleisbauzug, den ich besucht habe, mit einigem von dem, was da zum Zug gehörte, konnten die vietnamesischen Arbeiter nicht anfangen. Beispielsweise die Gleisstoffmaschinen. Die waren viel zu schwer. Die konnten sie nicht handhaben. Dafür waren sie zu schmächtig. Oder da war ein ganzer Kantinenwagen mitgeliefert worden. Das war für die Vietnamesen völlig unmöglich. Da kam jeder mit seinem Reis von zu Hause. Den brauchten sie gar nicht. Also es gab natürlich auch Dinge, da ist ganz einfach nicht richtig überlegt worden oder nicht vorher nicht richtig geprüft worden. Was liefern wir denn? Was ist weg? Das gab's. Natürlich gab's das. Das konnte gar nicht ausbleiben. Über solche Beobachtungen können die Leser des Neuen Deutschlands nichts erfahren. Ziel sei gewesen, zu zeigen, wie wichtig und erfolgreich Solidarität sei, sagt Helmut Kapfenberger. Auch der Fotograf Thomas Billhardt hört von Szenen, die so gar nicht in das gewünschte Bild passen wollen. Ich hätte auch das fotografieren können. Auf den Straßen in Haiphong, aber auch im Land weiter, konntest du immer sehen, DDR-Solidaritätssachen verrottet, verrostet. Es ist so sehr feucht. Sie konnten damit nichts an. Sie hatten das bestellt oder bekommen. Und mir tat das weh, weil es uns fehlte. Wir brauchten es ja auch. Wir haben ja auch geblutet. Aber ich habe eigentlich gesagt, was soll ich das jetzt sagen? Und die Menschen, die bereit sind, die DDR, die Leute waren bereit. Auch durch die Information und auch durch ihre, sagen wir mal, Herzenssolidarität. Aber ich will ein Beispiel geben und möchte gerne für das Gute mich einsetzen. Und da habe ich das gemacht und gesucht. Und auch gezeigt, wie notwendig Solidarität ist. Auf jeden Fall war das notwendig. 1972 begann ganz ruhig und am 16. April 1972 kam dann zu unser aller Überraschung, weil zu dem Zeitpunkt in Paris schon ein Friedensabkommen quasi Gestalt angenommen hatte. Niemand hat damit gerechnet, dass da nochmal intensiv bombardiert würde. Am 16. April 1972 wurden wir Korrespondenten in Hanoi am Morgen aufgeschreckt vom Außenministerium mit der Nachricht: Leute, macht euch fertig, wir müssen nach Haiphong fahren. Haiphong ist von B-52 bombardiert worden. Das war eine völlig neue Stufe des Luftkriegs gegen Nordvietnam, weil dieser Raum nördlich des 20. Breitengrads bis dahin lange gar nicht bombardiert war und noch nie von der strategischen Luftwaffe in Haiphong versuchten, in die Stadt hineinzukommen. Es alles dem Erdboden gleich gemacht. Das ganze Arbeiterwohnviertel der Zementfabrik, die am Stadtrand war, war dem Erdboden gleich gemacht. Es war ein Bild der Verwüstung, wie ich das noch nicht gesehen hatte, muss ich sagen. Das war ganz schlimm. Und damit begann dann eigentlich eine lange Periode immer wieder folgender Bombenangriffe auf den Norden. Der Matrose Peter Schwarzlose erlebt die Bombardements auf dem Schiff Halberstadt. Der Frachter ist Teil der Solidaritätslinie, die den Hafen Rostock direkt mit Haiphong verbindet. In der Sekunde X hat es dann geknallt. Und das hat derartig geknallt, also so ein Typ-4-Schiff, das waren die größten Schiffe, die Reederei besaß, was Frachtschiffe betraf, den hat es regelrecht angehoben. Wir sind also, ich schätze, 30, 40 Zentimeter, hat es uns einfach von der Treppe, ohne dass wir was tun mussten, angehoben. Wir sind hochgeflogen und ja, jeder hat seine Arme ausgebreitet, wieder runtergeklatscht und der eine auf den anderen. Und dann saßen wir dort im wahrsten Sinne wie so ein Haufen Elend, guckten uns groß an und sagten, was war das? Einige Frauen fingen an zu kreischen, weil man muss dazu sagen, dadurch, dass die im zweiten Anflug geschossen haben, das ist wie früher die Eltern uns vom Krieg erzählten, dieses permanente Knattern, was einen fürchterlich auf die Ohren geht und auch die Nerven sehr anspannt, wenn die dann im Tiefflug kamen und dann immer diese da-da-da-da-da-da-da-da. »1974 reist der Schriftsteller Rolf Floß nach Hanoi. Im Gepäck eine Schreibmaschine, eine Spiegelreflexkamera und Brillen für Vietnams Schriftsteller. Floß, damals Mitte 30, darf als erster Schriftsteller des sozialistischen Lagers in den Süden Vietnams fliegen. Je weiter man in den Süden kam, umso größer wurden die Zerstörungen. Zerstörung hieß, dass zum Beispiel die Straßen zerstört waren mit Bombentrichtern. Und dann darf man, Straße ist so ein Wort, man stellt sich automatisch eine europäische Straße vor, aber das sind dort in den Reisfeldern sind das aufgeschüttete Dämme, auf denen dann irgendein Belag liegt und den man dann als Straße benutzen kann zwischen den Reisfeldern. Die sind ja manchmal 20 Meter tief. Und wenn man dort den Damm zerstörte, konnte man mit keinem Auto oder nicht links oder rechts ausweichen und über eine Wiese fahren, über ein Feld oder über einen Wald, sondern man musste diese Straße wieder reparieren. Und die Landstraßen, die also in Richtung Süden führten, waren alle zerbombt. Im Dschungelkrieg hatten die USA auf eine neue Waffe gesetzt. Agent Orange. Ein hochwirksames Pflanzengift, eingesetzt zur Entlaubung. Floß besucht 1974 die McNamara-Linie, das ehemalige Bollwerk der US-Armee an der Grenze zum Norden. Ja, das ist das, was man in den Tropen sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Aber für einen Europäer, der mit den Tropen noch nichts anfangen konnte wie ich, war das natürlich erstmal normal. Also es waren die McNamara-Linie war etwa 50 Kilometer breit, war ein völlig braunerdiges Gelände, in dem nichts mehr wuchs, keine Pflanze mehr wuchs. Die war also mit diesem Agent Orange, mit diesem Dioxingift, mit den Bomben völlig vernichtet worden. Der tropische Bewuchs war nicht mehr vorhanden. Es gab absolut nichts mehr, es wuchs nichts mehr. 80 Millionen Liter Agent Orange versprühten die Amerikaner bei ihren Einsätzen in Vietnam. Zwei Jahre nach seiner Reise erblindet Rolf Floß auf einem Auge. Also die Vermutung war, nachdem die Frage schon war, dass es in Vietnam passiert ist. Ich kann es nicht beweisen in dem Sinne, dass ich sage, also es war so. Aber die Meinung der Ärzte in Dresden und dann auch in der Charité beim Oberarzt, die Vermutung lag sehr nahe. Und ich habe es dann auch geglaubt, klar, dass das durch den Aufenthalt in Südvietnam passiert ist. Durch den Kontakt mit Dioxin, mit dem ich irgendwie bei dem normalen Umgang mit den Leuten oder mit dem Essen, was es da gab und mit dem Getränken, da kontaminiert wurde. voller Wut habe ich mich dann entschlossen, mich dann doch nochmal operieren zu lassen. Und das hat dann diesen winzigen Sehrest ergeben. Heute hat Rolf Floß nur noch 2% seiner Sehkraft. Ich kann, was für einen Schriftsteller natürlich das Schlimmste war, was eigentlich eine Art Berufsausfall war, obwohl ich später weitergeschrieben habe, war, ich kann seit 30 Jahren nicht mehr lesen. Ich kann kein Buch lesen. Ich habe zwar hier so ein elektronisches Lesegerät, da kann ich aber mal eine knappe Seite lesen und dann darf ich nicht mehr ins Helle gucken, damit sich das Auge wieder erholt. Ich kann praktisch nicht lesen. 1976 erscheint sein Reisebericht. Mein anderes Land. 2 Reisen nach Vietnam. Der letzte Satz steht bei mir, helft Vietnam. Das war natürlich auch schon in der Gewissheit geschrieben, dass sich die Hilfe auch langsam schon abflachte über die vielen Jahre. Denn sie wurde ja dann zur Normalität, nicht? Also das wurde eben dann auch schon abgeführt. Und wenn man das dann macht, wenn die Betriebe geschlossen spendeten und dann schon ein gewisses Maß an Spenden inoffiziell feststeht, dann verändert sich manches wieder. Also von daher, ja, Hilfe, spontane Hilfe hält immer eine Zeit lang und dann muss sie sehr organisiert werden. Und wenn sie überorganisiert wird, dann wird sie mühsam. Mit dem Fall der Mauer enden auch die Entwicklungs- und Solidaritätszahlungen durch die DDR an Vietnam. Aus dem Solidaritätskomitee wird ein Verein, der Solidaritätsdienst International e.V., der weiterhin Projekte in Vietnam fördert, aus freiwilligen Spenden. Noch immer befindet sich ein Glaswerk in Haiphong. Es ist heute ein Tochterunternehmen der San Miguel Yamamura Packaging International Limited, ein Verpackungsunternehmen mit Stammsitz auf den Philippinen. Ein Glaswerk für Haiphong. Solidarität der DDR mit Vietnam. Feature von Jan Schilling. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Petra Hartung und Joachim Schönfeld. Ton André Lühr. Schnitt Hans-Peter Runert. Regieassistenz Alexander Kühn. Regie Wolfgang Bauernfeind. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2014. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.